Januar im Niemandsland. Winter im Niemandsland. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einem neuen Niemandsland. Ich begrüße Sie im neuen Jahr 2026. Willkommen zum Fun City Blues Barcelona. Auf dem Paseo Lluís Companys haben arabische Migranten eine Einnahmequelle aufgetan. Sie stehen mit ausgestreckten Armen und Vogelfutter auf den Handflächen auf dem Grünstreifen und locken Tauben und Papageien an, die sie scharenweise ansammeln, ihnen auf Arme, Schultern und Hände flattern. Dann werden die Müßiggänger und Touristen aufgefordert, sich gegen Münzen, Fotos oder Selfies in gleicher Pose zu machen. Schlau, denke ich, solange Touristen vorbeikommen. Mein Weg zum Radio führt mich heute durch die Calle Princesa. Auch hier hat die Tourismusindustrie das Straßenbild in den letzten Jahren entscheidend verändert. Barbershop, Coffee to go, Souvenirs, Krimskrams, Zimtschnecken, Supermärkte für das internationale Airbnb-Publikum. Aber oho, der alte Magieladen, wo man Zaubertricks kaufen kann, existiert noch. Ein kleiner Fels in der Tinef-Brandung. Der Kiosk auf der Ecke Laietana hat so gut wie keine Tagespresse mehr. Nur ein dünnes Häufchen Sportzeitungen, zwei Vanguardias, ein Periodico auf Katalanisch. Überquere die Via Laietana. Eine Gruppe Asiaten mit Rollkoffern steigt in den Hotels auf der Jaume Primer ab. Die Haiti-Bar hat zwischen den Feiertagen geschlossen. Dem Wirt ist der ganze Rummel lästig, wie er sagte. Naja, er kann es sich leisten. Barcelona, Fun City Blues. Auf der Plaza Sant Jaume steht in der Ecke ein riesen Weihnachtsbaum, schön geschmückt. Die berühmte und traditionelle Krippe, Pesebre oder Belén, ist dieses Jahr nicht vorhanden. Nach all der Polemik der letzten Jahre kein Wunder. Weihnachten dekonstruieren schien ja in den letzten Jahren die Devise zu lauten. Am Ende wird noch ein migrantisches Baby mit einer quersexuellen Familie ausgestellt, dann lieber nichts. Die gute Nachricht, die Buchhandlung Sant Jordi hat wieder eröffnet. Aber mit einem neuen Konzept. Der große Saal ist Buchhandlung, dahinter dann ein Restaurant. Gastrobuchhandlung, Gastrolibreria heißt das Konzept. Davon gibt es schon eine, die Laie in der Osias Mark. Eigentlich eine tolle Erfindung. Man kann sich da richtig wohlfühlen, eine Stunde durch die Buchregale streifen und sich dann mit einem neu erworbenen Buch natürlich oder Krimi oder Roman an einen der Tische setzen und sich ein leckeres Menü bestellen. Jedenfalls freuen sich die Einheimischen, dass kein Dönerbratschuppen oder Souvenir-Kramsladen dorthin gekommen ist. Weiter über die Rambla, gehe dieses Mal in die Elisabeths. Eine wunderschöne Straße mit filmreifen Häuserfassaden. Es ist der Weg zum CCCB, dem eindrucksvollen Museumsbau mit seinem Innenhof, der 20 Meter hohen Glasfensterfassade, wo die zeitgenössische Kunst ihr Zuhause gefunden hat. Vor ein paar Wochen lief dort die World Press Fotoausstellung. Barcelona im Winter, Barcelona im Januar. Nach dem verregneten Weihnachtsfest jetzt ein Tag mit Sonnenschein. Die Luft ist dennoch kühl. In der Elisabeths existieren sehr geschmackvolle und authentische Orte, etwa die Bar Elisabeth, die Buchhandlung La Central. Komme an der Joaquín Costa vorbei. Die anarchistische Buchhandlung Rosa de Foc, die Feuerrose, hat leider wie immer vormittags geschlossen. Habe da noch ein paar Kontrabandabücher abzurechnen. Irgendwann bin ich dann auf der Rambla del Raval und schließlich im Radio, in der Königin Amalia, Reina Amalia Straße. Den Jahresrückblick 2025 will ich mir in dieser Sendung verkneifen. Es ist eigentlich alles zu deprimierend, was im Moment mit der neuen Weltordnung geschieht. Russland und USA teilen sich die Welt neu auf. Und Europas Scheinriese Deutschland, angeführt vom BlackRock-Buchhalter Kanzler Friedrich Merz, wollte mal eben das russische Auslandsvermögen stehlen und dem Zelensky-Regime aushändigen. Einem der korruptesten Regime Europas. Davon abgesehen, dass so etwas ein Casus Belli wäre, würde diese Maßnahme den Abzug der Vermögen zahlreicher BRICS-Staaten aus Europa nach sich ziehen und das aktuelle Weltfinanzsystem in eine ungeheure Krise stürzen. Doch die Dummheit und der Anti-Russland-Revanchismus des deutschen Kapitals konnte von der Vernunft anderer europäischer Staaten ausgebremst werden, etwa von Italien, Frankreich, Ungarn. Puh, mal wieder knapp am Dritten Weltkrieg vorbeigeschlittert. Nächste Frage. Wird eine Bombe auf das Atomkraftwerk Saporizhzhia abgefeuert, um den Donbass endgültig zu destabilisieren, falls Putins Truppen weiter nach Westen vorrücken? Also, aus all diesen Gründen, mit all diesen Fragen im Kopf, wollte ich gar keinen Jahresrückblick vornehmen. Barcelona, Fun City Blues, im Winter, Januar 2026. Verehrte Hörerschaft, ich begrüße Sie alle im neuen Jahr 2026 und werde versuchen, weiterhin aus dem Niemandsland klare, sachliche, faktenreiche Informationen über Barcelona und die Weltlage zu verbreiten. Willkommen im Niemandsland. Willkommen bei Contrabanda FM. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie auch in diesem neuen Jahr Ihr Mann zwischen allen Fronten im Niemandsland, Detlef Jeskatz. Ein wunderschönes Weihnachtslied hat mir mein YouTube-Algorithmus nahegelegt, sozusagen. Es wird gesungen von einer jungen Sängerin aus den USA mit dem Namen Morna McAdin. Und es geht da um eine Verbrüderungsszene im ersten Kriegswinter, Weihnachten 1914, an der Westfront zwischen deutschen, schottischen und französischen Soldaten. Silent Night. Um das Thema Weihnachtsfeier mitten im Krieg, zwischen den Schützengräben, im Niemandsland, wird es auch im Kinobeitrag in der heutigen Sendung gehen. It's a bitterly cold December in 1914. All's quiet along the line at the moment. And my mind drifts to Christmas back home. And yet, I think I see candles flickering across the snow. And I hear the Germans singing Silent Night. Mm-hmm. We dug our prayers into frozen ground. Waited on a dawn that might not come around. Our letters folded in thin, shaking hands. Sun so far away from their homelands. Evening snow fell softly, the trench line was quiet. Then candles bloomed a singing across the darkness. For one silent night, we lay down our fear, bread passed hand to hand, no enemy near. In the snow and the ice, love took its stand. Christ walked the space between no man's land. A rising melody across the broken land, in words long remembered since Christmas began. Wir stellten kleine Tannenbäume mit Kerzen an den Graben. Dann sangen wir, als die Engländer antworteten, schien es, als hätte der Krieg aufgehört zu atmen. For one silent night, we laid down our hate. We buried our fallen and prayed at the gate. In the cold and the silence, love took its stand. Christ walked the space between no man's land. could ever claim, where our fallen brothers lay in gentle snow remain. Together we prayed for sons of every land, standing there beneath the Star of Bethlehem. Filled every man. Krieg und Kriegen. Es gibt eine Vermehrung kriegerischer Konflikte weltweit. Wir leben in einer Epoche im Umbruch. Ein Artikel von Felix Bartels. Oft von US-Präsidenten zitiert. Perikles ruft den Gegensatz von Demokratie und Autokratie aus und die Athener zum Krieg. Zitiert nach Philipp von Volz 1852. Es ist Krieg. Krieg! Ganz lang zog Fred Düren das I in Gestalt des Trigaios während der Uraufführung der aristophanischen Irene nach der Bearbeitung von Peter Hacks 1962 in Berlin war das. Beim Krieg decken sich Sache und Begriff. Das Wort klingt bemerkenswert hässlich, obgleich man gar nicht so genau trennen kann, was hier was beeinflusst, da man die Sache ja immer schon mit dem Wort assoziiert. Seine Wurzeln reichen ins tiefste Indogermanische zurück. Krieg ist so alt wie die Menschheit. Im Mittelhochdeutsch heißt es Krieg. Im Althochdeutschen Chräg. Beides bedeutet Anstrengung oder Kampf, ähnlich doppelbelegt wie das arabische Dschihad. Das altgriechische Polemos hat eine andere Wurzel, von der wieder leitet sich das moderne Wort Polemik ab. Die kriegerische Rede, wenn man so will. Keine Schlacht ohne Rede, kein Krieg ohne Propaganda. Die Regel nämlich ist, dass irgendwer für irgendwen ins Feld ziehen und folglich überzeugt werden muss, dass er das nicht für einen anderen, sondern auch und vor allem für sich selbst tue. Ist das die älteste Geschichte der Welt? Es scheint so. Die älteste Theorie hierzu, zumindest die älteste materialistische und in sich schlüssige, stammt von Thukydides. Einer der bedeutendsten Historiker der griechischen Antike, er lebte um 399 vor Christus. In seiner Geschichte des Peloponnesischen Kriegs gibt er drei Ursachen an, aus denen Kriege entspringen. Das Mehr haben wollen, ein primär ökonomisches Motiv, den Ehrgeiz, verbunden dem narzisstischen Komplex, dem sich nationalistisch wie auch religiös motivierte Konflikte zuordnen lassen, und die Angst, genauer gesagt die, aus der man gerade selbst das tut, was man von anderen befürchtet. Es gibt feiner strukturierte, detailliertere Theorien zum Phänomen des Krieges, die von Thukydides hat den Vorteil, auf der möglichst einfachen Ebene möglichst umfassend zu sein. Die thukydideischen Elemente ermöglichen zugleich einen spezifischen Zugang zu unserer Jetztzeit. Offensichtlich leben wir im Umbruch. Einer aktuellen Studie zufolge ist die Zahl politischer Konflikte in der Welt im laufenden Jahr so hoch wie noch nie. Es hat blutigere Zeitalter gegeben, doch keines, in dem die Zahl der Brandherde so hoch war. 1450 Konflikte unterschiedlicher Intensität werden in der Sicherheitsbilanz 2025 erfasst, die vom Geodatendienst Michael Bauer International herausgegeben wird. Dabei seien im laufenden Jahr 70 hinzugekommen, 18 wurden beigelegt. Unter den bis Ende September erfassten Konflikten sind mit 89 Kriegen 11 mehr als im Vorjahr aktiv. Die als Krieg klassifizierten Konflikte verteilen sich auf 31 Länder. Hinzugerechnet werden neben den medial präsenten Feldzügen in der Ukraine und in Gaza andauernde bewaffnete Konflikte in Subsahara-Afrika und Teilen Asiens. Die Studie unterscheidet verschiedene Grade von Konflikten. Die stärksten Eskalationen im Jahr 2025 haben demnach in Somalia, der Demokratischen Republik Kongo und Burkina Faso stattgefunden. Vorgänge, die im Verhältnis zu ihrem tatsächlichen Ausmaß und ihrer tatsächlichen Bedeutung in europäischen Medien, wo man vor allem über Ukraine und Gaza berichtet, wenig wahrgenommen werden. Nicht alle Konflikte, die unterhalb der Kriegsschwelle verortet werden, sind frei von physischer Gewalt. Zu den Konflikten um Sanktionen, Zölle und Beschränkungen von Investitionen, Ex oder Import, die teils erhebliche, auch existenzielle Auswirkungen haben, zählen demnach auch 523 in Gewalt eskalierte Krisen, die noch nicht als Kriege klassifiziert wurden. Diese Fälle reichen von Protesten, die vorübergehend gewalttätig werden, rund 140 Protestkonflikte in Ländern wie Frankreich, Serbien, Mexiko oder den Philippinen, bis hin zu Auseinandersetzungen mit bewaffneten Gruppen in Staaten wie der Zentralafrikanischen Republik, Indien oder Indonesien, sagt der Politikwissenschaftler Nicolas Schwank laut dpa. Ebenfalls in die Kategorie fallen grenzüberschreitende Kollisionen zwischen Sudan und Südsudan oder zwischen Äthiopien und Kenia. Empirische Daten, die den allgemeinen Eindruck, den der Beobachter vom Epochenabschnitt haben muss, bekräftigen. Bewaffnete Konflikte nehmen weniger im Ausmaß als vielmehr in ihrer Zahl zu. Das ist wichtig, denn für die Beurteilung der Weltlage sind Anzahl und Verteilung von Konflikten relevanter als deren jeweilige Schwere. Überall auf der Welt wird gekämpft und das will etwas bedeuten. Sag mir, wo du herkommst und ich sage dir, wohin du gehst. Nachdem eine multipolare Weltlage im 20. Jahrhundert zu zwei Weltkriegen geführt hatte, schien während des Kalten Kriegs eine relative Stabilität gegeben. Relativ, denn natürlich war auch dieser Abschnitt von Kriegen geprägt, insbesondere neben territorialen Konflikten außerhalb Europas von Interventionen imperialistischer Staaten, Hauptakteur hier die Vereinigten Staaten von Amerika. Gleichwohl hielt die Weltordnung eine Art Stabilität, von der man dieser Tage nicht mehr reden kann. Was zum einen mit der territorialen Integrität Europas und Nordamerikas zu tun hatte, die einen transatlantischen Sicherheitsraum militärisch und wirtschaftlich privilegierter Staaten möglich machten, von dem aus militärisch oder politisch in andere Weltgegenden eingegriffen werden konnte. Zum anderen wirkte sich die bipolare Struktur zwischen dem Machtblock der sozialistischen und dem der imperialistischen Staaten offensichtlich bremsend und stabilisierend auf das Weltganze aus. Mit dem Wegfall des sozialistischen Staatenblocks entstand eine hegemoniale Struktur. Die USA waren ihres Gegenspielers ledig und zu Beginn der 90er Jahre herrschte eine heute kaum noch verständliche Euphorie. Es ist leicht, im Nachhinein über Francis Fukuyamas Ende der Geschichte zu spotten. Obgleich seine Argumentation durchaus überlegter war als seine Rezeption vermuten ließ, drückte sie allerdings die allgemeine Stimmung aus. Man hatte sich am Sieg im Systemkampf besoffen. Einigermaßen klar sah dabei ausgerechnet ein routinierter Stratege des Weißen Hauses, Zbigniew Brzezinski von 1977 bis 1981, Sicherheitsberater für Jimmy Carter, schrieb 1997 The Grand Chessboard, das große Schachbrett, worin er die Lage nach dem Ende des Kalten Kriegs analysierte und ein strategisches Konzept zu deren Handlungen entwarf. Die hegemoniale Stellung der USA als einzige Weltmacht war für ihn kein Geschenk oder wenn eins, dann ein vergiftetes. Wo ein Staat globale Hegemonie hat, entsteht unvermeidlich eine Dynamik. Mittelmächte und kleinere Staaten schließen sich zusammen, unterlaufen Bündnisse, die Beziehungen werden insgesamt bilateraler. Das Chaos nimmt zu, nicht ab, kann aber noch weitgehend unter den Netzen gehalten werden. Brzezinski riet zu einer Strategie der Spaltung von oben, zum gezielten Vertiefen von Differenzen zwischen den übrigen imperialistischen Mächten im Wartestand, die gegeneinander ausgespielt werden sollten. Diese Strategie konnte vordergründig ein Verbinden verschiedener Staaten gegen die USA verhindern. Zugleich führten die hierzu angewandten Mittel, geheimdienstliche, diplomatische, ökonomische, militärische, zu mehr Chaos, mehr Brandherden global. Und dieses kontrollierte Chaos, das sich durch die Kontrolle letztlich weiter vermehrte, war der Boden, auf dem die Entwicklungen der letzten Jahre stattfanden. Die aus der Bipolarität geerbte Unipolarität geht über in eine Multipolarität. Dem transatlantischen Block gegenüber konstituiert sich ein Block um Russland, das bereits keine Mittelmacht mehr ist, dessen militärisches, wirtschaftliches und diplomatisches Repertoire vorerst allerdings noch nicht reicht, mehr als die Anrainerstaaten zu kontrollieren. Gegenwärtig erscheint die sich entwickelnde Multipolarität als unausgereifte Bipolarität, weil ein dritter Block sich noch nicht abzeichnet. Anders als während des Kalten Kriegs hat die gegenwärtige Weltlage aber nicht das Potenzial zu einer festen bipolaren Struktur. Die großen Akteure der globalen Konflikte, lediglich China wäre hier auszunehmen, haben keine tiefen Differenzen, was ihre gesellschaftliche Einrichtung, ihren Systemcharakter betrifft. Es handelt sich um voll entfaltete oder in Entfaltung befindliche Player einer Epoche mit imperialistischen Strukturen. Die globale Konstellation der Jetztzeit ähnelt nicht der des Kalten Krieges und auch nicht der um 1939. Sofern eine historische Analogie überhaupt möglich ist, dann wäre die Referenz um 1914 zu suchen. Die Kämpfe unserer Gegenwart haben eher Konkurrenz denn Systemcharakter, was sich dann auch auf die Beziehungen und Bündnisse auswirkt, die unter Bedingungen bloßer Konkurrenz viel eher austauschbar, folglich weniger stabil sind. Oder, um die ein wenig abgenutzte Metapher auch hier mal zu bemühen, die Multipolarität ist in der Unipolarität enthalten wie das Gewitter in der Wolke. Der Artikel Krieg und Kriegen stammt von Herrn Felix Bartels und ist erschienen in der Zeitung Junge Welt in der Ausgabe vom 27.12.2025. Den Kinobeitrag im Niemandsland möchte ich heute einmal vorziehen. Normalerweise kommt er ja erst am Ende der Sendung, aber ich möchte beim Thema Krieg bleiben und dazu einen passenden, ja, könnte man sagen, schon Klassiker-Film vorstellen. Der heißt Merry Christmas. Der französische Titel ist Joyeux Noël und zu Deutsch heißt der Film Frohe Weihnachten. Es ist ein Antikriegsfilm, der Verbrüderungen im Ersten Weltkrieg zu Weihnachten 1914 zeigt. Der Film stammt aus dem Jahr 2005, ist also genau 20 Jahre alt. Als der Film gedreht wurde, konnte man sich nicht vorstellen, dass es weitere Kriege in Europa geben würde, und zwar einen sehr heftigen Krieg. Man könnte ihn als Stellvertreterkrieg des Westens gegen Russland bezeichnen. Wenn man will, beziehungsweise, wie der Westen und die NATO gerne kundtut, ein Verteidigungskrieg der westlichen Werte, um die Ukraine zu retten und so weiter. Wie auch immer, der Film ist eine gewaltige Koproduktion zwischen Frankreich, Deutschland, Vereinigtem Königreich, Belgien, Rumänien, Norwegen und sogar Japan. Die Originalsprachen sind Französisch, Englisch und Deutsch. Er hat eine Länge von 115 Minuten und bevor ich die Besetzung einmal bekannt gebe, erzähle ich zuerst einmal ein bisschen über die Handlung. Anna, ich muss zurück an die Front. Ganz besonders heute. Sie sehen ihn nur einen Abend. Was bringt Ihnen das? Unsere Minuten sind länger als Ihre. Die Handlung spielt im Dezember 1914 in Frankreich. In eisiger Kälte liegen sich auf engstem Raum französische, schottische und deutsche Kampfverbände gegenüber. Am Weihnachtsabend ertönt in beiden Lagern Weihnachtsmusik. Stille Nacht, heilige Nacht. Ein Berliner Operntenor, der in der Armee des deutschen Kronprinzen, das ist die sogenannte 5. Armee, dient, beschließt, für seine Kameraden zu singen. Zur Verwunderung der gegnerischen Einheiten besteigt er hierzu den Rand des Schützengrabens und schreitet singend ins Niemandsland. Daraufhin kommt es zu Beifallkundgebungen aller Parteien und Verbrüderungsszenen. Die drei Kommandeure beider Seiten beschließen, für eine kurze Zeit die Kampfhandlungen einzustellen, um das Weihnachtsfest zu feiern. Im Anschluss werden alle drei beteiligten Bataillone von ihren Vorgesetzten für ihr eigenmächtiges Handeln bestraft. Mon Lieutenant, da vorne spielt sich was Merkwürdiges ab. Merry Christmas, Joyeux Noël, Frohe Weihnachten, ist ein bewegender Film mit einer, wie ich finde, soliden, sehr guten Besetzung. Diane Krüger ist dabei, die spielt die Sängerin Anna Sörensen. Benno Fürmann spielt den Soldaten und Opernsänger Nikolaus Sprink. Guillaume Carnet, der ist Leutnant Audebert. Gary Lewis ist Militärseelsorger Palmer. Danny Boone stellt den einfachen Soldaten Ponchel dar. Daniel Brühl ist Oberleutnant Horstmeier. Lucas Belvaux ist Gösselin und viele, viele andere mehr, die ich alle gar nicht aufzählen kann. Eine Flasche Champagner und einen Becher? Was nennt man Hochverrat? Das Interessante aber ist, der Film beruht auf tatsächlichen Vorfällen im Ersten Weltkrieg, welche unter dem Namen Weihnachtsfrieden oder Weihnachtsverbrüderung bekannt wurden. Wirklich hatte der Kammersänger Walter Kirchhoff, der als Ordonnanzoffizier zum Stab des Oberkommandos der 5. Armee kommandiert war, im vordersten Graben des Regiments 130 seine Weihnachtslieder gesungen. Er berichtete mir nächsten Tages, dass einzelne Franzosen auf ihre Brustwehren geklettert wären und so lange Beifall geklatscht hätten, bis er noch eine Zugabe hinzufügte. Hier hatte das Weihnachtslied mitten im bitteren Ernst des heimtückischen Grabenkrieges ein Wunder gewirkt und von Mensch zu Mensch eine Brücke geschlagen. Das schreibt Kronprinz Wilhelm in seinen Erinnerungen. Als die Heeresleitung aus abgefangenen Briefen von den Verbrüderungen mit dem Feind erfuhren, wurden die Soldaten an andere Fronten versetzt und Maßnahmen ergriffen, um weitere freundschaftliche Annäherungen zu verhindern. Anders jedoch als im Film dargestellt, stand Kronprinz Wilhelm den Vorfällen billigend gegenüber. Der Regisseur Christian Carion war so fasziniert von der Lektüre des Buches Bataille des Flandres et d'Artois 1914 bis 1918 von Yves Buffetot, dass er dem Buch folgend diesen Film drehte. Auch Der kleine Frieden im großen Krieg, ein Buch von Michael Jürgs, behandelt diese Vorfälle, allerdings teilweise historisch ungenau. Von den vielen Kritiken zu diesem Film möchte ich nur ein paar herauspicken. Bildgewaltig anrührend und in der Unmenschlichkeit menschlich, schreibt der Filmreporter. Filmrezension. Die Leistung des Films ist es, die Ereignisse zu Weihnachten im Ersten Weltkrieg einer breiten Masse bewusst zu machen, beziehungsweise ins Gedächtnis zu rufen, obwohl die Geschichte eigentlich notwendigerweise zu einer emotionalen Vereinnahmung des Zuschauers führen müsste, werden Gefühle durch die mangelnde Umsetzung auf Distanz gehalten. Und RP Online schreibt, Regisseur Christian Carion inszeniert diese Verbrüderung mit Understatement und untergründigem Humor als die einzig mögliche menschliche Reaktion und führt dabei alle kriegerische Rhetorik ad absurdum. Und Filmstarts.de sagt, Merry Christmas ist sicherlich ein Weihnachtsfilm der besonderen Art, der fernab vom üblichen Zuckerwattenkitsch eine authentische, einfühlsame Geschichte über einen kleinen Frieden im großen Krieg erzählt. Unbegreiflich, sich an solchen Handlungen mit dem Feind zu beteiligen, der einen Teil unseres Landes besetzt hat. Was weiß das Land davon, was wir hier erleiden? Merry Christmas. Frohe Weihnachten. Ja, ja, ja. Niemandsland Kino empfiehlt Merry Christmas, Joyeux Noël, Frohe Weihnachten. Den Film von 2005 noch einmal ausleihen, entweder in einer Bibliothek, da gibt's noch DVDs oder Blu-Rays, oder die Plattformen durchsuchen. Irgendwo ist dieser Film bestimmt zu finden. Unbedingt ansehen. In Zeiten der überhitzten Kriegshysterie und Propaganda lohnt es sich, noch einmal auf das Menschliche jeder kriegerischen Handlung zurückzublicken. Es geht nämlich im Grunde um die Vernichtung von Individuen, die eigentlich auch unsere Freunde sein könnten. Die scheinen ja mächtig zu feiern da drüben. Habt ihr nicht auch Lust dazu? Das ist Anna Sörensen. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Was soll das? Sind Sie noch bei Trost, diese Dame hierher zu bringen? Herr Oberleutnant, ich habe den Kronprinzen davon überzeugen können, dass ein bisschen Musik hier am Heiligen Abend nicht schaden könnte. Gut. Dann trällern Sie mal los. Jedes Land schwört seine Söhne auf das Feld der Ehre ein, mit Gewehr und Helm und stolzer Uniform. Und dem Wortschatz der Soldaten fehlt das laut gesprochene Nein, denn dies Wort entspricht nicht kämpferischer Norm. Einer starb für Adolf Hitler und fürs deutsche Vaterland, und Amerika ließ sterben in Vietnam. der den Namen Stalins hauchte, blieb bis heute unbekannt. Alle starben sie für irgendein Programm. Einer focht im Namen Christi, einer kämpft für Mohammed. Und Parole wird Ersatz für den Verstand. Einer tötet für Ideen, die er selber nicht versteht. Ist er blind, sieht er die Schrift nicht an der Wand. Kein Toter je geweint. Ein gefallener Soldat kennt keinen Sieg. Ob sie schwarz, gelb, rot, ob weiße, hat sie eines doch geeint. Jeder starb für seine Mächtigen im Krieg. Ein Soldat ist auch ein Vater, jemand Sohn und jemands Mann. Liebt die Mutter, liebt die Frau und liebt sein Kind. Es ist Wahnsinn, dass ein Liebender auch Menschen töten kann, die genauso wie er selber lieben sind. Wenn Soldaten sich verbrüdern durch ein tausendfaches Nein und sie reichen übern Graben sich die Hand, kann das Leben auf der Erde endlich menschenfreundlich sein und es braucht nicht mehr die Mahnung an der Wand. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 305. Wir hatten die letzte Folge unserer Geschichte Spaniens mit einem Zitat von Miguel Unamuno beendet. Das Ziel, so sagte er, des Zentralstaats war Einheit und nichts anderes. Eine Einheit, die alles Individuelle und Verschiedene ersticken sollte. Es war das Dogma von der Unfehlbarkeit des Herrschers. Spaniens Handel blieb im 17. und 18. Jahrhundert mehr und mehr zurück. Das lag vor allem daran, dass der spanische Katholizismus an einer antikapitalistischen Linie festhielt, die sich nach wie vor auf die mittelalterliche Lehre vom Wucher, das heißt vom Verbot, Geld gegen Zins zu verleihen, stützte. Der Ehrenkodex des spanischen Adligen, des Hidalgo, zwang diesen, Geld und Geldverdienen generell zu verachten. Bei der Volkszählung von 1788 stellte sich heraus, dass fast 50% der erwachsenen Männer keinerlei produktiver Arbeit nachgingen. Armee, Kirche und vor allem die zahllosen Adligen lagen als schwere Last auf der Bevölkerung. Möglicherweise ist diese Tatsache der Ursprung des Sprichworts: Die eine Hälfte Spaniens isst und arbeitet nicht, während die andere Hälfte arbeitet, aber nichts zu essen hat. Als Reaktion auf die wirtschaftliche Rückständigkeit und die verkrustete Ordnung sollte Spanien lange vor anderen europäischen Ländern eine Revolution der Mittelschichten erleben. Nur einmal, während der Regierungszeit von Karl III., Mitte des 18. Jahrhunderts, als die Aufklärung an Einfluss gewann, wurden die Ketten ein wenig gelockert. Reformen hatten eine wesentliche Schwächung des Einflusses der Kirche und des Militärs zur Folge, und viele Offiziere wandten sich der Freimaurerei zu. Diese antiklerikale und zugleich politische Bewegung war eng mit der Ausbreitung des Liberalismus in Spaniens gebildeter Mittelschicht verbunden. Anfang des 19. Jahrhunderts traf dieser Liberalismus im Ergebnis des Unabhängigkeitskrieges gegen Napoleons Armeen als politische Kraft deutlicher in Erscheinung. Der schwächliche Karl IV. Wurde wegen der Korruption und der Skandale seines Favoriten Manuel de Godoy und des Vorrückens der französischen Armee von einem Volksaufstand hinweggefegt. Napoleon lehnt es ab, dessen Erben Ferdinand VII. Anzuerkennen. Der größte Teil des spanischen Adels lief auf die Seite der Besatzungsmacht über. Erst die Hinrichtungen, die Murat in Madrid anordnete, lösten die spontane Volkserhebung vom 2. Mai 1808 aus, bei der die Mamelukenreiter des französischen Kaisers mit Messern angegriffen wurden. Napoleons Schande, wie der Aufstand genannt wurde, führte zum ersten großen Guerillakrieg der Neuzeit. Bei der Verteidigung von Saragossa ließen 6000 Spanier ihr Leben. Der erbitterte Widerstand wurde von einer Volksbewegung gestützt, auch wenn einzelne liberale Offiziere in lokalen Juntas zur Verteidigung des Vaterlandes eine wichtige Rolle spielten. Die traditionelle Herrschaftsstruktur des alten Spaniens wurde zum ersten Mal offiziell in Frage gestellt, als die zentrale Junta zur Verteidigung des Vaterlandes im Jahre 1812 die Verfassung von Cádiz verkündete, die auf den liberalen Prinzipien der Mittelschichten beruhte. Die Gelegenheit, die starren Vorschriften von Monarchie und Kirche loszuwerden, veranlassten viele Städte und Provinzen, sich zu selbstverwalteten Kantonen innerhalb einer spanischen Föderation zu erklären. Diese Neuerungen waren allerdings nicht von langer Dauer. Zwar gestattete man Ferdinand dem VII. Die Rückkehr nach Spanien nur unter der Bedingung, dass er die Verfassung akzeptierte, aber er wurde wortbrüchig und rief die Heilige Allianz zu Hilfe. Der französische König Ludwig XVIII. Schickte daraufhin im Jahr 1823 eine Armee, die die 100.000 Söhne des San Ludwigs genannt wurden, um den Liberalismus in Spanien zu vernichten. Ferdinand ließ die Armee der Liberalen entwaffnen und führte die Inquisition wieder ein, um, wie es hieß, die verheerende Manie des Denkens auszurotten. Während des ganzen 19. Jahrhunderts litt Spanien unter der Auseinandersetzung zwischen Liberalismus und Traditionalismus. Nach Ferdinands Tod im Jahr 1833 bestieg die junge Königin Isabella II. Als seine Erbin den Thron. Die liberal geprägte Armee unterstützte die Thronfolgerin und stellte später die meisten ihrer Liebhaber, aber die traditionsbewussten Kräfte scharten sich um Ferdinands Bruder Don Carlos, daher ihr Name Karlisten, der ebenfalls den Thron beanspruchte. Die Karlisten stützten sich vor allem auf die Kleinbauern der Pyrenäen, vorwiegend in der Provinz Navarra. Sie waren für ihren religiösen Fanatismus und ihre heftige Ablehnung alles Modernen bekannt. Im Ersten Karlistenkrieg von 1833 bis 1840 kämpfte eine britische Legion von etwa 10.000 Mann unter Offizieren der regulären Armee auf der Seite der Liberalen. Auch über 100 Jahre danach zog der Bürgerkrieg ausländische Freiwillige an. Allerdings hatte sich die Sicht der britischen Regierungskreise auf derart idealistische Abenteuer inzwischen grundlegend verändert. Die Bewunderung für die byronsche Tradition, Erhebungen im Ausland zu unterstützen, schwand 1918, als die sozialistische Revolution ausbrach und die wahren Schrecken des Krieges voll sichtbar wurden. Der freigeistige Liberalismus hatte am Beginn des neuen Jahrhunderts das spanische Offizierskorps durchdrungen, das nun zunehmend aus den Mittelschichten kam, doch nun schwächte er sich ab. Die Liberalen konnten den Verkauf von Kirchenland nutzen und wurden zu einer reaktionären Großbourgeoisie. Die Regierungen in Madrid waren korrupt und die Generäle fanden Geschmack daran, sie zu stürzen. Das war das Zeitalter der Pronunciamientos, der Militärputsche, in dem Generäle Truppen zusammenzogen und vor ihnen lange Reden hielten, in denen sie sich selbst zu Rettern des Vaterlandes und Diktatoren ausriefen. Von 1814 bis 1874 fanden 37 derartige Umsturzversuche statt, von denen 12 erfolgreich waren. Das Land siechte dahin und verarmte, während Königin Isabella mit ihren Gardeoffizieren exerzierte. 1868 wurde sie schließlich gestürzt, als sie sich einen Geliebten nahm, der nicht die Billigung der Armee hatte. Zwei Jahre später wurde der Italiener Amadeo von Savoyen zu ihrem Nachfolger gewählt, aber sein guter Wille reichte nicht aus, um eine Bevölkerung zu gewinnen, die inzwischen die Monarchie gründlich satt hatte. Als er im Februar 1873 abdankte, führte das Parlament per Abstimmung die Republik ein. Die Erste Republik wurde durch das Eingreifen des Militärs bald wieder entmachtet. Ihr föderalistisches Programm hatte die Abschaffung der Wehrpflicht beinhaltet, eine sehr populäre Maßnahme. Aber bereits wenige Wochen nach der ersten Wahl wuchsen sich sporadische Revolten der Karlisten rasch zu einem Bürgerkrieg aus und die Regierung war gezwungen, ihr Versprechen zurückzunehmen. Die besten Truppen des gallistischen Herausforderers waren die streng katholischen Basken, die vor allem das separatistische Ziel verfolgten, nicht mehr von Madrid regiert zu werden. Die spanischen Monarchen waren nur die Lehnsherren der baskischen Provinzen, die niemals der zentralen Herrschaft in der Weise unterstellt gewesen waren, wie die anderen Teile der iberischen Halbinsel. Die Generäle sahen die Hauptrolle der Armee darin, die Einheit Spaniens zu schützen, besonders nachdem die südamerikanischen Provinzen verloren gegangen waren. Als kastilische Zentralisten schreckte sie die Aussicht, separatistisch gestimmte Basken und Katalanen könnten die Pyrenäengrenze kontrollieren. Außerdem waren sie heftige Gegner des Föderalismus. Als an mehreren Orten selbstverwaltete Kantone ausgerufen wurden, schlugen sie diese Bewegung gegen die Herrschaft Madrids ebenso nieder wie die der Karlisten und der Basken. Die Erste Republik bestand nur wenige Monate. Ein konservativer Politiker, Cánovas del Castillo, hatte seit dem Sturz Isabellas die Wiedereinsetzung der Bourbonen geplant. Er wollte eine stabile Regierung schaffen und die Armee in die Kasernen zurückschicken. Das war erreicht, als General Martínez Campos Ende 1874 Alfonso XII. Intronisierte. Alfonso war Isabellas Sohn und daher gewiss von gutem militärischen Schlag, aber er wurde gerade erst als Kadett in Sandhurst ausgebildet. Nach Cánovas Verfassung, die ein halbes Jahrhundert gelten sollte, gewannen Kirche und Großgrundbesitzer wieder an Macht. Sie waren fest entschlossen, ihre Macht nicht aus den Händen zu geben, weshalb Wahlen schamlos manipuliert wurden. Bauern und Pächter hatten zu stimmen, wie ihr Herr es befahl, und sie mussten mit Vertreibung rechnen. Der Wahlkampf bestand darin, dass die politisch starken Männer der jeweiligen Region bewaffnete Banden, genannt El Partido de la Porra, die Partei des Knüppels, aussandten, um für sie zu werben. Wenn das nicht funktionierte, wurden Stimmzettel kurzerhand vernichtet oder ausgetauscht. Die politische und wirtschaftliche Korruption, die von Madrid ausging, blühte wie nie zuvor. Die Justiz war bestechlich bis zur Dorfebene, so dass kein armer Mann je Gelegenheit hatte, eine Klage vorzubringen oder gar Rechte zu erhalten. Zwar kam es in den Provinzen häufig zu heftigen Rivalitäten zwischen Liberalen und Konservativen, aber ihre Führer in der Hauptstadt hatten im Grunde einen Pakt zur gegenseitigen Unterstützung geschlossen. Wenn es unpopuläre Maßnahmen durchzusetzen galt, zogen sich die Konservativen in der Regel zurück und die Liberalen, die von ihren Gegnern kaum noch zu unterscheiden waren, kamen ans Ruder. Die beiden Parteien erinnerten an die Holzfiguren im Wetterhäuschen. Jeder ehrliche Mann, der die Korruption anprangerte, wurde, wie hoch sein Stand auch sein mochte, als Verräter in Acht und Bann getan. Die Dreieinigkeit von Armee, Monarchie und Kirche, die einst das Reich geschaffen hatte, sollte auch die Schuld an seinem endgültigen Zusammenbruch tragen. 1898 wurden die spanischen Streitkräfte im Krieg gegen die USA vernichtend geschlagen. Kuba, die Philippinen und Puerto Rico gingen verloren. Zuvor hatten die spanischen Offiziere Verpflegung und Ausrüstung ihrer Soldaten auf eigene Rechnung verkauft. Aber selbst der schmähliche Untergang der Vision von der Reconquista 1898 auf Kuba vermochte die Herrscher Spaniens nicht wachzurütteln. In ihrer blinden Selbstgefälligkeit konnten sie nicht zugeben, dass ihr Weltmachtstreben das Land ruiniert hatte. Damit hätten sie die Stellung von Adel, Kirche und Militär noch mehr untergraben. Sie weigerten sich weiter, der Wahrheit ins Auge zu schauen, auch als neue politische Kräfte heranwuchsen, die sich, anders als die Liberalen Anfang des 19. Jahrhunderts, nicht mehr in die bestehenden Herrschaftsstrukturen integrieren ließen. Die Unvereinbarkeit des ewigen Spanien mit diesen neuen politischen Bewegungen führte schließlich zu der Kollision, die das Land zerreißen sollte. Alfonso XIII., der Chauffeur des liegengebliebenen Autos aus der letzten Folge, bestieg 1902 im Alter von 16 Jahren den Thron. Anfang des 20. Jahrhunderts war die Armut im Lande so groß, dass über eine halbe Million Spanier bei einer Bevölkerung von 18,5 Millionen allein im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts in die neue Welt auswanderten. Die durchschnittliche Lebenserwartung betrug 35 Jahre und war damit seit der Zeit von Ferdinand und Isabella nicht gestiegen. 64% der Bevölkerung waren Analphabeten, wobei die konkrete Rate in den einzelnen Regionen schwankte. Zwei Drittel der arbeitsfähigen Bevölkerung waren immer noch in der Landwirtschaft beschäftigt. Dort ging es nicht nur um das Eigentum an Grund und Boden, um Spannungen zwischen Großgrundbesitzern und landlosen Bauern. Unter den 5 Millionen Bauern und Landarbeitern gab es von Region zu Region große Unterschiede in Lebensstandard und technischem Niveau. In Andalusien, der Extremadura und La Mancha, wurde noch eine primitive, arbeitsaufwendige und wenig effiziente Landwirtschaft betrieben. In Galizien, Leon, Altkastilien, Katalonien und dem Norden dagegen bearbeiteten Kleinbauern in hart erkämpfter Selbstständigkeit eigenen Grund und Boden, während die reiche Küstenebene der Levante damals das beste Beispiel für intensive Bodennutzung in ganz Europa bot. Industrie und Bergbau stellten rund 18% der Arbeitsplätze, wenig mehr als Hausarbeit und andere Dienstleistungen. Spaniens wichtigste Exportgüter waren Agrarprodukte, die vor allem aus der fruchtbaren Küstenregion um Valencia kamen, dazu eine geringe Menge Bergbauerzeugnisse. Als die letzten Reste des Reiches zusammenbrachen, strömte viel Geld nach Spanien zurück. Dieses und Investitionen aus europäischen Staaten, besonders aus Frankreich, lösten einen Bankenboom aus, in dessen Verlauf etliche große Banken des modernen Spanien gegründet wurden. Die Regierung subventionierte die Entwicklung der Industrie und besonders in Katalonien entstanden riesige Vermögen. Im Ersten Weltkrieg blieb Spanien neutral. Seine Exporte von landwirtschaftlichen Produkten und Rohstoffen sowie die rasch wachsende Industrieproduktion lösten zu dieser Zeit eine Art Wirtschaftswunder aus, das tausende neuer Firmen hervorbrachte. Der neue Wohlstand ließ auch die Geburtenrate steil ansteigen, was 20 Jahre später, Mitte der 30er Jahre, seine volle Wirkung zeigen sollte. Spaniens Zahlungsbilanz war so günstig, dass seine Goldreserven stark anschwollen. Aber mit dem Ende des Krieges war auch das Wirtschaftswunder vorbei. Die Regierungen jener Zeit flüchteten sich in den Protektionismus. Der Wirtschaftsboom hatte große Erwartungen geweckt. Umso stärker waren Enttäuschung und Wut, als sich bald große Arbeitslosigkeit ausbreitete. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 305. Eine Niemandsland-Produktion 2026. Literaturhinweis: Ich verlas ein Kapitel des Buches Der Spanische Bürgerkrieg 1936 bis 1939 von Anthony Beaver. Das Buch ist unter dem Originaltitel The Spanish Civil War 2006 in London erschienen. Die deutsche Ausgabe erschien 2016 bei Bertelsmann in München. Thank you. Aus unserer Rubrik Fremde Podcasts jetzt ein Beitrag aus der Novemberausgabe von Le Monde Diplomatique, Gazastreifen und die Toten. Israel, Palästina und die Demografie von Philippe de Camp. Noch ist die Bilanz von Israels Krieg in Gaza nur vorläufig, aber schon jetzt ist klar, dass die Zahl der Todesopfer weit größer sein wird als die Zahl der unmittelbar durch Kugeln und Bomben Getöteten. Die liegt seit Oktober 2023 bei 68.000 Toten und 170.000 Verletzten, beruhend auf den Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza, die vom Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, OCHA, übernommen werden. Beim Abgleich dieser Zahlen mit solchen aus anderen Quellen kommt eine in The Lancet veröffentlichte Untersuchung zu dem Schluss, dass die vom Gaza-Gesundheitsministerium berichteten Todesfälle aufgrund traumatischer Verletzungen um rund 40% zu niedrig liegen. Bereits im Juli 2024 hatte The Lancet eine andere Untersuchung publiziert, wonach die Zahl der indirekten Todesfälle um das 3- bis 15-fache höher liegt als die der direkten Todesfälle. Zudem sind angesichts einer Situation, in der Hunger als Waffe eingesetzt wird und keinerlei Möglichkeit zur Flucht vor der Zerstörung besteht, auch die mittel- und langfristigen Folgen für die Bevölkerung zwangsläufig katastrophal. In Gaza leben 2,2 Millionen Menschen. Mehr als 10% von ihnen wurden getötet oder verletzt. Das ist kein sanfter Krieg, räumte Herzi Halevi ein, der bis März 2025 Generalstabschef der israelischen Armee war. Inzwischen hat auch die palästinensische Statistikbehörde die Bevölkerungszahlen für den Küstenstreifen revidiert, wobei sie nicht nur die Zahl der Toten und Vermissten, sondern auch den Geburtenrückgang einrechnet. Daraus ergibt sich ein Minus von 6% gegenüber den für Mitte 2024 prognostizierten Zahlen und von 11% gegenüber den Prognosen für Mitte 2025. Letzteres bedeutet 2,114 Millionen Einwohner statt der prognostizierten 2,349 Millionen. Das massenhafte Sterben, vor allem von Zivilisten, zeugt von der Absicht, das palästinensische Volk in diesem Gebiet zumindest teilweise zu vernichten. Das ist ein klarer Verstoß gegen die Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes von 1948, was mittlerweile zahlreiche Institutionen so sehen, darunter auch israelische. Damit stellt sich die Frage nach den Motiven für diese Verbrechen. Der durch den 7. Oktober ausgelöste Krieg gegen Gaza findet in einer Zeit statt, in der die demografischen Zahlen darauf hinweisen, dass das zionistische Projekt sich in zweifacher Hinsicht nicht verwirklicht hat. 130 Jahre nachdem Theodor Herzl seine Idee des Judenstaats schriftlich niedergelegt hat, leben im Staat Israel weniger als die Hälfte der jüdischen Menschen weltweit, 45% im Jahr 2022. Bedeutsamer noch ist die Tatsache, dass die Jüdinnen und Juden innerhalb der Grenzen des historischen Palästinas, das heißt Israel und die besetzten Gebiete zusammengenommen, mittlerweile in der Minderheit sind. Laut israelischen Statistikern lebten 2024 gut 7,2 Millionen jüdische Israelis zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan und 7,5 Millionen arabische Muslime oder Christen, davon 1,7 bis 1,9 Millionen innerhalb Israels. Im Übrigen ist bei der demografischen Entwicklung der langfristige Trend wichtiger als die, zumal in Kriegszeiten zwangsläufig lückenhaften, aktuellen Zahlen. Die Bevölkerung dieser Region zwischen Mittelmeer und Jordan hat im Lauf der Jahrhunderte mehrere religiöse Konversionen erlebt. In der Antike war die Bevölkerung jüdisch, dann dominierte für mehrere Jahrhunderte das Christentum, bis die Bevölkerung Palästinas im 7. Jahrhundert nach und nach islamisiert wurde. Im Jahr 1878 zählte die Verwaltung des Osmanischen Reiches 472.000 Einwohner. Davon 85% Muslime, 9,2% Christen und 5,3% Juden, von denen die Hälfte im Ausland geboren war. Der Krieg der Zahlen begann zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Im Jahr 1948, bei der Unabhängigkeitserklärung Israels und während der darauffolgenden Kämpfe, hatten die zionistischen Anführer bereits die Zusammensetzung der künftigen Bevölkerung im Blick. Die Grenzen wurden so gezogen, dass der Staat Israel eine jüdische Mehrheit haben würde, selbst wenn dies mit gewaltsamen Vertreibungen einherging. 1948 wurden rund 700.000 Palästinenser vertrieben. 1968 geschah das auch, in weit geringerem Umfang, in Gaza und auf dem Golan. Man gebe uns die Souveränität eines für unsere gerechten Volksbedürfnisse genügenden Stückes der Erdoberfläche, alles andere werden wir selbst besorgen, hatte Theodor Herzl 1896 geschrieben. Das Projekt eines jüdischen, zionistischen und demokratischen Staates wurde nie anders als vor dem Hintergrund einer jüdischen Bevölkerungsmehrheit gedacht. Um diese sicherzustellen, reichte eine durch westliche Unterstützung hergestellte militärische Dominanz allein nicht aus. Alle möglichen Mittel wurden eingesetzt, um Juden aus aller Welt nach Israel zu holen. Dazu konnte man insbesondere auf die Schwierigkeiten der jüdischen Gemeinschaften in Regionen hinweisen, in denen sie seit Jahrhunderten gelebt hatten. Sie kamen ab 1948 aus dem Nahen Osten und Europa, aus dem Maghreb zur Zeit der Entkolonialisierung, aus Äthiopien 1977, aus der zerfallenden UdSSR und auch aus Frankreich nach den islamistischen Anschlägen von 2015. 1950 verabschiedete die Knesset das Rückkehrgesetz, aufgrund dessen sich 3,5 Millionen jüdische Einwanderer in Israel niederlassen konnten. Für die palästinensischen Flüchtlinge jedoch gibt es keine Möglichkeit, in ihre Heimat zurückzukommen. Ihr Rückkehrrecht, das die Resolution 194 der UN-Generalversammlung von 1948 vorsieht, hat der israelische Staat nie anerkannt. Der einseitige Zustrom sorgte dafür, dass die jüdische Bevölkerung über Jahrzehnte stetig zunahm. Selbst nachdem Israel 1967 mit dem Westjordanland und Gaza neue Gebiete erobert hatte, lag die jüdische Bevölkerungszahl doppelt so hoch wie die arabisch-palästinensische, 2,684 Millionen gegenüber 1,123 Millionen im Jahr 1968. Doch im Lauf der Zeit versiegte die Zuwanderung und seit 2010 sind mehr Israelis ausgereist als zurückgekehrt. Diese Nettoabwanderung kann seit 2024 nicht mehr durch jüdische Einwanderung kompensiert werden. Vor der Zerstörung Gazas waren die Palästinenser also aufgrund des natürlichen Bevölkerungszuwachses, der Differenz zwischen Geburten und Todesfällen, auf dem besten Weg, den demografischen Kampf für sich zu entscheiden. Seit der von den Briten 1944 durchgeführten Volkszählung ist die palästinensische Bevölkerung in der Region auf das Zwölffache angewachsen. Von 1,2 auf 14,8 Millionen Menschen, von denen aber die Hälfte als Flüchtlinge außerhalb Israels und der besetzten Gebiete leben. Zwar steigt seit etwa 20 Jahren die Geburtenrate auch bei den jüdischen Israelis, vor allem bei den Orthodoxen und bei den Siedlern, aber der demografische Effekt wird erst mittelfristig wirksam werden. Eine Zwei-Staaten-Lösung hätte eine jüdische Mehrheit im Staat Israel sichergestellt. Das hatte Yitzhak Rabin zum Zeitpunkt der Osloer Verträge verstanden, wie auch später Ariel Sharon, der 2005 als Regierungschef alle jüdischen Siedlungen im Gazastreifen und einige im Westjordanland räumen ließ. Doch Benjamin Netanyahu, der sich mit Hilfe von Extremisten an der Macht hält, hängt der Vision eines Groß-Israel an, vom Meer bis zum Jordan. Ein solches Staatsgebilde kann jedoch nur existieren, wenn es seinen demokratischen Charakter aufgibt, denn es bedeutet entweder, dass das apartheidartige System ausgeweitet wird oder die Palästinenser vertrieben und vernichtet werden. Eine Wahl zwischen drei Verbrechen. Aus dem Französischen von Jakob Pfarrer. Philippe de Camp ist Redakteur bei Le Monde Diplomatique in Paris. Hello to everyone out there. Midnight listeners, you're listening to Niemann's Land, 91.4 FM, Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. ich wieder wach. Jetzt bin ich wieder ich. Und ich nehme mich in den Arm. Und ich hab mich wieder lieb. Ich hab mich wieder lieb. Bitte bleib. Die Katastrophen und gemischten Meldungen im heutigen Niemandsland für die letzte Dezemberwoche 2025 und die erste Januarwoche 2026. Beginnen wir mit einem Jahresrückblick, den die junge Welt auf den Ukraine-Krieg gemacht hat. Wenn 30 streiten, heißt es da, der Artikel stammt von Herrn Reinhard Lauterbach. Heute Ukraine-Krieg. Brüssel versucht sich in Eigeninitiative, doch für USA und Russland sind Verhandlungen Chefsache. Anfang Januar 2025 war formal noch Joe Biden Präsident der Vereinigten Staaten. Die Amtseinführung seines Nachfolgers Donald Trump erfolgte erst Ende des Monats. Diese Veränderung in der politischen Möblierung der US-Administration hat, bei aller Skepsis, die man gegenüber einer Personalisierung bürgerlicher Politik haben muss, offenkundig auch im Ukraine-Konflikt einiges in Bewegung gebracht. Vor allem aber hat sie dazu geführt, dass sich die EU daran gewöhnen musste, Ukraine-Politik auf eigene Faust zu machen, mit fatalen Folgen. Denn wenn zwei die USA und Russland versuchen, einen Konflikt unter sich zu klären, bleiben dem Dritten, der EU, nur zwei Wege, sich entweder dem herrschenden Trend anzubequemen und damit die eigene Bedeutungslosigkeit implizit anzuerkennen oder genau umgekehrt zu versuchen, den beiden anderen den Deal zu verderben. Wenn Letzteres gelingt, kann man sich und der Welt versichern, dass an der EU zumindest in Osteuropa nicht vorbeizukommen ist, selbst wenn sie schon, etwa in der Zollpolitik, vor Washington auf den Brustwarzen robbt und sich von Trump alles gefallen lässt. Das ist die Strategie, die das offizielle Brüssel und die europäischen Hauptstädte Berlin, Paris, Rom und auch Großbritannien eingeschlagen haben. Das Jahr 2025 stand diplomatisch im Zeichen der Entstehung einer Koalition der Willigen, nämlich der Willigen, die versuchen, den Krieg um jeden Preis zu verlängern, solange diesen Preis vor allem die Ukrainerinnen und Ukrainer zahlen. Das ist der EU teilweise gelungen. Aus Donald Trumps vollmundiger Ankündigung, den Ukraine-Konflikt, den es nie hätte geben dürfen, innerhalb von 24 Stunden oder zwei Wochen zu beenden, ist erkennbar nichts geworden. Doch es ist zumindest eine halbwegs konstante Linie der US-Administration zu erkennen. Sie unterstützt die Ukraine nicht mehr bedingungslos, hat nach dem Auslaufen der noch unter Biden bewilligten großzügigen Rüstungshilfe keine neuen Programme bewilligt und beliefert Kiew nur noch mit Militärgerät, das von der EU und Kanada bezahlt wird. Denn sie weiß, dass, falls die Ukraine kapitulieren oder auch nur die Bedingungen Russlands annehmen müsste, vor allem das Geld und Prestige der EU verspielt wären. Daher der im Dezember getroffene Beschluss der EU, aus dem eigenen Haushalt nochmals 90 Milliarden Euro zu mobilisieren, um die Ukraine zu finanzieren, angeblich für zwei Jahre, obwohl die Spatzen von den Dächern pfeifen, dass das nicht reichen wird. All die fieberhaften Krisengipfel, Verhandlungen und so weiter haben bisher das entscheidende Stadium nicht erreicht. Verhandlungen zwischen der EU und Russland als eigentlichem Kriegsgegner. Brüssel geht es darum, von Washington berücksichtigt zu werden. Verhandlungen behalten sich jedoch die USA und Russland als Chefsache vor und zeigen erkennbar wenig Interesse, sich in dieses Geschäft eines globalen Resets von Kräften hereinreden zu lassen, die sie beide als drittrangig verachten. Moskau schaut sich das alles von der Seite an, genießt und schweigt. Offiziell sind die Kriegsziele, die Wladimir Putin und Sergei Lavrov verkünden, seit Jahren dieselben: den NATO-Beitritt der Ukraine und die Stationierung von NATO-Truppen in der Ukraine zu verhindern. Dazu die Annexion von Teilen der Ukraine, die Russland als seine historischen Territorien, so Putin, beansprucht, weil sie im 18. Jahrhundert von Russland erobert wurden, als es noch gar keine Ukraine gab, oder weil sie in der frühen Sowjetunion von Lenin an die Ukraine verschenkt worden seien. Man kann das als historische Trugbilder betrachten, aber die Zeit arbeitet unterdessen für Moskau. Es muss überhaupt nicht dem Prinzip einer Feuereinstellung entlang der Kontaktlinie widersprechen. Es verschiebt diese Kontaktlinie einfach Woche für Woche zu seinen Gunsten. Von der Rücknahme der russischen Eroberungen seit 2022 oder auch seit 2014 fantasieren heute nur noch ukrainische Nationalisten und deutsche Grüne. Insofern kann Putin warten. In den ersten Tagen des Jahres tobten die Kämpfe noch um den Kraftwerksstandort Kurachowo, etwa 20 Kilometer westlich von Donetsk. Heute hat sich die Front gegenüber diesem Stand um etwa 50 Kilometer nach Westen und Nordwesten verschoben, aktuell bis in die Doppelstadt Pokrovsk-Mirnograd. Am Sonntag, kurz vor einem Treffen zwischen dem US-amerikanischen und dem ukrainischen Präsidenten in Florida, gab Putin in Uniform bekannt, Mirnograd sei eingenommen. Am Angriff auf den Ballungsraum Slowjansk, Kramatorsk im äußersten Nordwesten des Bezirks Donetsk hält Russland ausdrücklich fest. Das hatte Putin erst kurz vor Weihnachten noch einmal bekräftigt und auch einen ökonomischen Grund dafür genannt. Im Hinterland dieser beiden Städte beginnen Kanäle, die den ganzen Donbass mit Wasser versorgen. Aktuell kommt in Donetsk, Makajewka, Gorlovka und so weiter nur jeden dritten oder vierten Tag Wasser aus der Leitung, und das sei, sagte der russische Präsident, eigentlich nicht trinkbar. Wenn er diese Wasserkrise offen zugibt, muss die Lage wirklich dramatisch sein. Der Angriff auf Slowjansk scheint inzwischen nicht mehr aus Südosten, aus dem Raum Pokrovsk, geplant zu sein, sondern direkt aus dem Osten. Dort haben russische Truppen in den vergangenen Tagen die Stadt Seversk erobert und westlich davon einige Geländegewinne gemacht. Auch der Eroberung des gesamten Gebiets Saporizhia sind die Russen zuletzt näher gekommen. Die Kämpfe verlaufen heute etwa 60 Kilometer westlich von Donetsk um die Ortschaft Guljaipole, die laut Putins Bekanntmachung vom Sonntag nun ebenfalls eingenommen sei. Die Stadt war im russischen Bürgerkrieg Hauptquartier der anarchistischen Bauernrevolte unter Nestor Machno. Saporizhia ist auch direkt von Süden bedroht, wo die russischen Truppen entlang des ehemaligen Stausees von Kachowa nach Norden vorstoßen. Das offizielle Kiew weigert sich beharrlich, über den Rückzug aus den Bezirken Donetsk, wo die Ukraine noch etwa 20% des Territoriums kontrolliert, und Lugansk, das sie ohnehin bereits verloren hat, auch nur zu sprechen. Präsident Volodymyr Zelensky fürchtet, von einer Welle nationalistischen Unmuts hinweggefegt zu werden, wenn er die Regionen offiziell aufgibt. Und die EU sagt, es sei Sache der Ukrainer, über mögliche Zugeständnisse für einen Friedensschluss zu entscheiden. Einstweilen sollen sie weiterkämpfen, um Russland maximal zu schwächen. Obwohl die US-Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard kurz vor Weihnachten klipp und klar gesagt hat, die Annahme, Russland wolle die NATO angreifen, sei absurd. Wie denn, wenn es sich schon mit der Ukraine so schwer täte? Doch logisch zu denken, ist dem Europa der EU nicht mehr angesagt. Brüssel träumt von der eigenen Bedeutung auf Kosten der Ukraine. Que le jodan al internet, a la televisión, lo que va a prevalecer es la radio. El único medio de comunicación revolucionario que va a quedar en el futuro. ¡Viva la patria, chicos! ¡Viva Contrabanda! ¡Viva la radio! ¡Viva Niemandland! Die nächste Nachricht kommt aus Berlin. Immer mehr Menschen müssen sich beim Lebensmitteleinkauf einschränken. Politik und Kapital diskutieren über weitere Kürzungen. Nicht nur die Außentemperatur ist zum Jahresende drastisch gesunken. Wo unser einer hofft, dass bei minus 15 Grad jeder zumindest irgendein Obdach hat, zünden andere Kältebusse an. So geschehen in der Nacht zum Sonntag in Berlin-Moabit. Ein Zeuge beobachtete einen Unbekannten in der Nähe der Fahrzeuge, die als Hilfseinrichtung für Obdachlose gedacht sind. Kurz darauf ging einer der Busse in Flammen auf. Die rhetorischen Funken für das, was nachts in gentrifizierten Stadtteilen passiert, liefern täglich Politik und Kapital. So fordern die CDU-Politiker Thorsten Frey und Michael Kretschmer am Wochenende notwendige Abweichungen vom Koalitionsvertrag, um endlich die Produktionskosten senken und den Sozialstaat weiter schleifen zu können. Bestärkt wurden sie, wenig überraschend, vom Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Rainer Dulger. 2026 müsse das Jahr der tiefgreifenden Reformen werden. Unser Sozialstaat muss treffsicherer und gerechter werden. Arbeit müsse deutlich attraktiver werden als Nichtarbeit. Was er eigentlich meint, ist das: weniger Sozialabgaben für die Unternehmen, weitere Kürzungen für Erwerbslose, höheren Druck auf die Löhne. Dann, so Dulgers scheinheilige Rechnung, klappt's auch mit der Ansiedlung neuen Kapitals. Der Michel fragt sich unterdessen, wo noch überall gekürzt werden soll. Ein wachsender Teil der Bevölkerung kann sich das Leben nicht mehr leisten. So geben mittlerweile 45% der in Deutschland Lebenden an, sich wegen gestiegener Preise beim Lebensmitteleinkauf einschränken zu müssen. Das ergab eine von Forcer im November durchgeführte Befragung im Auftrag der Verbraucherzentrale Bundesverband. Vor einem Jahr hatten dies noch 39% der Befragten von sich selbst gesagt. Eine gesunde Ernährung wird immer mehr zu einer Frage des Geldbeutels, kommentierte Verbandschefin Ramona Popp die Ergebnisse der Studie und appellierte: Das darf nicht sein. Besonders Menschen mit geringem Einkommen machten hohe Preise zu schaffen. Popp erläuterte, die Lebensmittelpreise seien seit 2020 um mehr als 35% gestiegen. Die Bundesregierung dürfe dabei nicht länger tatenlos zusehen. Sie müsse eine Beobachtungsstelle einrichten, die Kosten und Preise entlang der Kette von der Landwirtschaft bis in die Regale erfasst. So lassen sich unfaire Preistreiber aufdecken, denn die hohen Preise lassen sich nicht allein durch gestiegene Produktionskosten erläutern. Soweit so gut. Dass Popp das ganze Ausmaß der Not dann möglicherweise aber doch weniger tangiert, als sie vorgibt, zeigt ein weiterer Kommentar von ihr. Die Mehrwertsteuersenkung auf Speisen in der Gastronomie zum 1. Januar 2026 werde auch nicht dazu führen, dass die Menschen mehr Geld im Portemonnaie haben. Profitieren würden vor allem Fastfood-Ketten, zitierte sie dpa. Allgemein gibt es der Umfrage zufolge viel Skepsis bei den Erwartungen aus Verbrauchersicht. Wenn Sie an Ihre persönliche Situation als Verbraucherinnen und Verbraucher denken, blicken demnach 52% eher negativ auf das neue Jahr. Mit der Verbrauchersicht eng verbunden ist deren Stellung im Produktionsprozess und da bleiben die Aussichten schlecht. So rechnete etwa der Unternehmerverband Gesamtmetall am Wochenende mit einem weiteren Abbau zehntausender Arbeitsplätze in der Metall- und Elektrobranche im kommenden Jahr. Aktuell verlieren wir pro Monat fast 10.000 Arbeitsplätze, sagte Hauptgeschäftsführer Oliver Zander der Bild-Zeitung. Benvolguts oients, des de Niemandsland i Radio Contrabanda us felicitem el bon Nadal i el feliç any 2025. Un petó a tots. Des del cor de Catalunya, visca el català. Thema Klimakrise und Weltklima. Jedes Unwetter ist jetzt Teil der Klimakrise, das schreibt Jonas Waag in der Taz von dieser Woche. Sturmmeldungen aus den USA mögen in Europa egal erscheinen, aber mit steigender Erderhitzung werden alle Wetterextreme Teil der Klimakrisenwelt. Bei Winterstürmen in Kalifornien sind 3 Menschen gestorben. In New York wurden hunderte Flüge wegen heftigen Schneefalls gestrichen. Solche Schlagzeilen sollten in Deutschland kaum Nachrichtenwert haben. Tragisch, aber von geringem Ausmaß, Stürme und Schnee im Winter, erwartbar. Noch dazu alles auf einem anderen Kontinent. Aber mit zunehmender Erderhitzung wird jedes Extremwetter zur Klimageschichte. Zwar ist nicht jede Dürre, jeder Waldbrand oder jeder Sturm Folge des Klimawandels. Naturkatastrophen hat es immer gegeben. Aber Privatleute, Staatshaushalt und Katastrophenschützerinnen werden von der Klimakrise immer mehr Stress ausgesetzt. Stress sorgt für Veränderungsunwilligkeit, Gereiztheit und Tunnelblick. Eine gestresste Gesellschaft kann mit Herausforderungen aller Art schlechter umgehen, seien sie vom Stressauslöser Klimawandel verursacht oder nicht. Im globalen Norden werden die zunehmenden Extremwetterereignisse zu steigenden Versicherungsbeiträgen führen. Das führt dazu, dass Menschen weniger Geld in Sanierungen zum Hitzeschutz stecken können. Sie werden im Sommer unter den steigenden Temperaturen leiden, noch mehr Stress. Im globalen Süden sind viele Häuser nicht versichert. Hier bedeuten Katastrophen aller Art weniger Geld für Bildung, Gesundheitsversorgung und Anpassung an die nächste Katastrophe. Bangladesch verliert jährlich 3 Milliarden US-Dollar wegen der Folgen der Erderhitzung, 1% seiner Wirtschaftsleistung. Die Fluten in Pakistan 2022, die vom Klimawandel intensiviert wurden, kosteten 30 Milliarden US-Dollar bei einer Wirtschaftsleistung von 375 Milliarden US-Dollar. Unwetter in den USA mögen trivial erscheinen, aber sie sind Ausdruck dieser neuen Realität. Jedes normale Unwetter trifft auf Menschen, Gebäude und Infrastruktur, die von Folgen der Erderhitzung gestresst werden. Das macht jedes dieser Wetter gefährlicher und teurer und womöglich den Tropfen, der das Fass für eine gesamte gestresste Gesellschaft zum Überlaufen bringt. Januar im Niemandsland. Dieses Lied ist für Anne-Marie. Wir haben zusammen demonstriert, als die Polizei mit Gasgranaten schoss. Und wir waren doch waffenlos. Im Knastwagen saß ich ziemlich allein, aber sie schlich sich zu mir rein. Dann kamen andere Arm in Arm. Mensch, wurde mir da plötzlich warm. Zu viel Gefangene waren zu viel fürs Räuber- und Gendarmenspiel. Ein Rädelsführer hauen die zu breit. Für 100 war kein Kittchen frei. Dir, Anne-Marie, dank ich den ersten Schritt. Nur wegen dir kamen andere mit. Was du getan hast, ist radikal. Ach, wär's doch normal. Dieses Lied ist für Gustav auch. Der hat ein Holzbein und einen dicken Bauch. Liebt Kaiserstuhlwein noch mehr als ich. Drum geht der nicht korrekt auf'n Strich. Der ist ein Rundfunkredakteur. Ich sage euch, der Job ist schwer. Jedenfalls, wenn's um die Wahrheit geht, weil die dort im Giftschrank steht. Gustav ließ uns ans Mikrofon, wir waren zu deutlich, das reichte schon. Also war seine Karriere kaputt, was kriegte der Mann auf'n Hut? Du, Gustav, hast mal was riskiert, bloß dass der Rundfunk jeden formiert. Was du getan hast, ist radikal, ach, wär's doch normal. Dieses Lied ist für die Miriam, die sah damals Fotos aus Vietnam und wusste in Hamburg fern vom Schuss, was man gegen Krieg machen muss. Wir brachten ihr nachts einen Deserteur, hinter dem war die NATO her. Sie fragte ihn nicht mal, wie er heißt, hat ihn nach Schweden geschleust. Ich hoffe, sie wurde niemals gefasst, für solche Taten gab's nämlich Knast. Die Kriegsverbrecher aus Washington waren auch am Ruder in Bonn. Dir, Miriam, blüht kein Friedenspreis, den pflückt ein Gangster, der Bomben schmeißt. Was du getan hast, ist radikal, ach, wär's doch normal. Dieses Lied ist für die Barbara, die war in Wiel von Anfang an da. Muss doch 3 Kinder versorgen und hat ein Job im Büro in der Stadt. Als unser Auto samt Megafon gesucht wurde wegen Agitation, sagte sie nur, ein klarer Fall, den Käfer versteck ich im Stall. In ihrer Herberge war Platz, trotz aller Terroristenhatz. Unser VW saß friedlich im Heu und Esel und Ochs waren dabei. Barbara, hast nicht Worte gemacht, sondern geholfen und laut gelacht. Was du getan hast, ist radikal, ach, wär's doch normal. Dieses Lied ist für Alfred aus einem gelben Gewerkschaftshaus, wo mancher heute die Klappe hält, damit ihn kein Schießhund verbellt. Ich hab ihm gesagt, das ist doch Schluss, der Unvereinbarkeitsbeschluss. Und die Atommafia ist kriminell, trotzdem lädt er mich ein offiziell. er ist nicht käuflich, na Gott sei Dank, weder von Siemens noch der Deutschen Bank. Irgendwann fliegt er aus seinem Büro, das ist Berufsrisiko. Du Alfred, dir verzeihen sie doch nie, deine Lust an der Demokratie. Was du getan hast, ist radikal, ach tu's doch nochmal. Dieses Lied ist für Georges Brassens, den Liedermacher aus der Provence. Der liebt die Leute und Katzenvieh und bisschen die Anarchie. Der hat mich gelehrt, mich umzusehen, statt aufzuschauen zu lichten Höhen, wo über uns sitzen Gesäße aus Stein, Herrsche mit heiligen Schein. Aber so um uns rum vis-à-vis, Alfred und Gustav und Anne-Marie, Miriam oder Barbara, die brauchen wir und die sind da. Ich hab euch dieses Lied erzählt, weil sowas leicht auf den Abfall fällt. Was da so klein scheint und normal, das ist radikal. Ob man nun Nicolas Maduro gut findet oder nicht, ihn vielleicht sogar hasst, das ist jedem selbst überlassen. Aber der Mann wurde gewählt und hatte einen Plan für sein Land. Er war Präsident der Bolivarischen Republik. Eine Art linke Diktatur oder Autokratie, wenn man es so nennen will. Aber der US-Militärschlag gegen Caracas, die massive Bombardierung ziviler und militärischer Infrastruktur mit einer bisher noch unbekannten Zahl an Toten auf venezolanischer Seite, das schlägt ihm fast den Boden aus. Ein ungeheurer Akt internationaler Piraterie, den die Trump-Administration schlecht kaschiert als Anti-Drogen-Operation sich da an ihrem eigenen Parlament vorbeigeleistet hat. Jeder weiß, dass es um die Ölreserven des Karibiklandes geht. Europa schweigt verdruckst und eingezwängt in seiner eigenen Feigheit und Unbeweglichkeit. Und die US-Regierung macht bereits Scherze über die Invasion in Grönland. Es kursiert eine Landkarte, die eine Dame im Weißen Haus entworfen hat, angeblich aus dem Trump-Umfeld, wo Grönland bereits in US-Flagge eingefärbt erscheint. Die Übernahme Grönlands durch die USA wird wohl von der US-Militärbasis Pituffik ausgehen. Einen Vorwand wird man schon finden. Dänemark mahnt schüchtern an, dass man doch Partner sei und gerade erst 13,7 Milliarden US-Dollar in die NATO investiert habe. Haha, als ob die Kriegsherren in Washington nicht auf so ein schwächliches Getue pfeifen würden. Sie lachen die Dänen aus. Kürzlich erst haben sie einen Sondergesandten für Grönland ernannt, den Gouverneur von Louisiana, einen Herrn Jeff Landry. Viel Vergnügen, Europa! On Monday. Well, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within, or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect. Mr. President, if the U.S. ends up administrating Venezuela for years, you know. Well, you know, it won't cost us anything. Money coming out of the ground is very substantial, so it's not going to cost us. So the U.S. is going to do it. We will. We want to chase in there. We want to be surrounded by countries that aren't housing all of our enemies. Number zero will never again be able to threaten an American citizen or rebuilding anybody from Venezuela. For years I've highlighted the stories of those innocent Americans. Thank you, Mr. Lives. Taken back a long time ago. So a lot of money is robbed by this terrorist organization. Really one of the worst citizens. Americans like 12-year-old Jocelyn Nungari from Houston. Beautiful Jocelyn Nungari, what happened to her? As you know, they kidnapped, assaulted, and murdered by Trinidad-Rodman animals. They murdered and left her dead under the bridge. It was a bridge. Bridge that will never be the same for so many people after seeing what happened. As I've said many times, the Maduro regime emptied out their prisons, sent their worst, most violent monsters into the United States. esta madrugada, bajo mi dirección, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos llevaron a cabo una operación militar extraordinaria en la capital de Venezuela. La inmensa y abrumadora fuerza militar estadounidense por aire, tierra y mar fue utilizada para lanzar un asalto verdaderamente espectacular y fue un asalto de una magnitud que la gente no había presenciado desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Fue una fuerza de ataque contra una fortaleza militar fuertemente resguardada en el mismísimo corazón de Caracas, con el objetivo de llevar ante la justicia al dictador prófugo Nicolás Maduro. Esto representó una de las más asombrosas, efectivas y poderosas demostraciones del inmenso poderío y la gran competencia militar de los Estados Unidos. In einem Statement kündigte Donald Trump an, die USA wollen das südamerikanische Land zunächst selbst führen. Wie mehrere US-Medien am Samstagabend übereinstimmend berichteten, sei Maduro in den USA angekommen. Speed down the skyway. Speed down the skyway. Ich nähere mich der Plaza Urquinaona im Zentrum von Barcelona. Es ist der 3. Januar. Man hört einen dünnen Sprechchor von Leuten. Die Straßencafés hier sind voll. Es sind zwar sehr kühl bis kalte Temperaturen, alles noch weihnachtlich geschmückt hier im Zentrum von Barcelona. Aber es wird auch protestiert. Das heißt, es gibt noch Leben in der Wüste. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Es gibt noch Leben in der Wüste, hier herrscht Chaos. Eine Ambulanz, ein Krankenwagen muss durch. Ich nähere mich langsam dem Protestpulk an Leuten. Es sind leider sehr wenige Leute gekommen. Was ich hier sehe, sind vielleicht 100, 200 Menschen, die sich hier befinden. Contrabando FM, Niemandsland, 91.4. Das ist kein Krieg, das ist eine Invasion. Die Leute sind wütend. Wütende Rufe, hier sehe ich einen Kumpel von Contrabanda FM. Contrabanda FM, aquí en un directo. ¿Qué tal? Hier neben mir ein Radiokollege Xavi, der meint, es gab hier vorhin verbale Auseinandersetzungen zwischen Maduro-Anhängern und Anti-Maduro-Exilianten. Letztere befürworten den US-Angriff auf ihr Land, mussten sich aber verziehen, weil sie in der Minderheit waren. Aha. Los que están en contra del Imperio Yankee, no sé. Ja, ich sehe das auch so. Ich denke, wir befinden uns in einer Art dritten Weltkrieg. Viele Kriege laufen im Moment ab und ja, auch deshalb sind wir hier zum Protestieren natürlich. Manifestando, protestando y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Es geht ja auch um das Fehlen von Lebensperspektiven und Problemen aller möglichen Art. Mich erinnert vieles an die Lügen, fährt Xavi fort, des Irakkriegs seinerzeit über die Existenz von Massenvernichtungswaffen, um den Angriff und die Invasion der USA auf das ölreiche Land und natürlich mit Komplizenschaft der US-Ölkonzerne zu rechtfertigen. Mehr Schulen, keine NATO, rufen die Demonstranten jetzt. Trump! Trump Faschista, du bist der Terrorist, heißt Trump Faschist, du bist der Terrorist, rufen die Leute hier. Wir befinden uns also auf der Plaza Urquinaona. Hier ist die Botschaft der Bolivianischen Republik, de la República Boliviana. Und versammelt haben sich hier ungefähr, würde ich mal sagen, keine 200 Leute. Ungefähr 200 Menschen sind hier versammelt. Jüngere Leute, mittlere Leute, ältere Leute. Die Polizei ist auch präsent. Sie haben hier einen Teil des Platzes abgesperrt. Ich gehe mal rum. Der Protest hält an. Trump, Faschist, du bist der Terrorist, wird hier gesagt. Die Nachrichten überschlagen sich natürlich im Moment. Wir haben gerade in der Pressekonferenz vom Gröfatz, vom größten Feldherrn aller Zeiten gehört, dem Mann mit dem orangenen Pfannkuchengesicht, dass er alles schön unter Kontrolle hätte, dass kein Tropfen Blut vergossen worden wäre und all diese Geschichten. Wir werden sehen, was an wahren Nachrichten die nächsten Stunden und Tage durchsickert. Wir werden sehen, was da wirklich passiert ist. Die Polizei ist hier anwesend. Sie schirmt hier den Platz nach oben hin zum Corte Inglés ab, um die Weihnachtseinkäufe der Schaulustigen nicht zu stören. Das heißt, das Ganze ist ziemlich kontrolliert. Ich befinde mich hier bei der Presse. Diese Frau ist Venezolanerin und sie ist empört. Sie sagt, wie kann man diese Würmer nur machen lassen? Weg, raus, Yankees aus Lateinamerika. Fora Yankees de America Latina, das ist die Parole. Eine Riesenfahne unter dem Weihnachtsstern der Bolivianischen Republik, de la República Boliviana. Die Pressejungs hier mit ihren Kameras sind auch dabei. Niemandsland, 91.4 FM, Contrabanda. Mittlerweile ist es 17:45 hier am frühen Abend im Zentrum von Barcelona auf der Plaza Urquinaona. Die Menschenmenge ist ein bisschen größer geworden. Mittlerweile sind wir etwa 400 bis 500 Leute. Eine der Parolen lautet: Scheiß Yankees raus aus Lateinamerika. Gerade wurde eine US-Fahne abgefackelt. Star Spangled Banner brannte hier. Es riecht sehr unangenehm. Das ist die Fahne, die stinkt in alle Richtungen. Und die Leute sind empört. Zum Teil natürlich auch hilflos, machtlos. Das kann man schon tun. Zumindest zeigen wir unseren Stolz und unsere Ablehnung und unseren Protest und unsere Wut hier auf der Straße an diesem kühlen Winterabend im Januar, 3. Januar, auf der Plaza Urquinaona vor der Vertretung der Bolivarischen Republik hier in Barcelona. Niemandsland, Contrabanda. Jo. Wir befinden uns immer noch auf der Solidaritätskundgebung mit Venezuela und der gewählten venezolanischen Regierung hier am frühen Abend, 6:30, Samstagabend, 3. Oktober, im Zentrum von Barcelona auf der Plaza Urquinaona. Die Menschenmenge ist ganz schön angeschwollen, muss ich sagen. Mittlerweile sind bestimmt schon 1000 Leute hier. Am Anfang waren wir sehr wenige. Immer mehr Fahnen sind zu sehen. Hier wehen die Fahnen zum Beispiel der Bolivarischen Republik. Dann natürlich die Indepe-Fahnen Kataloniens, die republikanische Fahne der spanischen Zweiten Republik, dann die Fahne der Kommunistischen Partei und viele, viele andere mehr, Gewerkschaftsfahnen. Unter dem Weihnachtsglanz, der immer noch hier in den Straßen hängt, die Leute sind wütend, empört, es werden Parolen gerufen. Die Parolen sind natürlich klar und einfach: Scheiß Yankees raus aus Südamerika und so weiter. Trump, du bist der Terrorist. Der Platz füllt sich langsam und es könnte sein, dass auch bald die zweite Fahrspur von der Polizei gesperrt werden muss, weil es eben so viel Andrang hier gibt auf dem Platz. Niemandsland ist unterwegs mit dem Mikro. Das Weltgeschehen überschlägt sich praktisch. Und wir werden sehen, wie das Ganze in den nächsten Tagen, Wochen ausgeht. Ein Akt der Piraterie, der seinesgleichen sucht. Nicht die geringste Hemmung hat das Trump-Regime. Keinen Anflug von internationalem Rechtsbewusstsein. Nichts, nichts, nichts. Wir werfen Bomben, wann und wo wir wollen. Und entmachten wen, wann und wo wir wollen. Und wir beginnen mal mit Maduro und die anderen gewählten Staatschefs Lateinamerikas können sich schon darauf vorbereiten. Zum Beispiel Pedro in Kolumbien. Vielleicht trauen sie sich sogar an Claudia Scheinbaum ran. Und dann irgendwann wird Trump auch in Grönland zuschlagen und sich diesen Riesenbrocken Masse vereinnahmen unter irgendeinem Vorwand, irgendein separatistischer Aufstand, der dort stattfindet. USA stellt sich auf die Seite der Protestierenden gegen die dänische Regierung. Sie wollen frei sein, unabhängig und so weiter. Und dann wird Grönland zu den USA gehören. Die europäischen Regierungen sollten sich das alles sehr gut anschauen und merken, weil dieser Mann und dieses Regime wird nicht Halt machen vor nichts. Das ist zumindest unsere Einschätzung hier an diesem Abend auf der Plaza Urquinaona. Hier kommt eine Gruppe von ganz jungen Leuten mit roten Fahnen. Die rufen: Es lebe, es lebe der Kampf der Arbeiterklasse. Es ist eine katalanistische oder eine katalanische kommunistische Partei. Sie haben einen riesen Transparent und ziehen hier auch über die Plaza Urquinaona weiter in Richtung Ronda, Osías Mar. Es sind also doch sehr viele Leute hier, das muss man sagen. Mittlerweile ist der Platz gut zur Hälfte gefüllt. Der Platz ist übrigens sehr groß. Und da steht auf dem Transparent: Stoppen wir die imperialistischen Angriffe. Aturem els attacks imperialistas. Stoppt den imperialistischen Angriffen. Mittlerweile doch eine Straße gesperrt, hier die nächste. Und hier auch Familien mit Kindern und immer mehr Leute kommen, immer mehr Leute. Das ist faszinierend und ja, auch, würde ich sagen, ermutigend, so viele Leute zu sehen, die hier sich zusammenfinden, um gemeinsam zu protestieren gegen diesen unglaublichen Akt einer imperialistischen Barbarei von einem Land, das sich mittlerweile wohl so stark fühlt und vielleicht sogar überschätzt, dass es nicht mehr weiß, wohin mit seinen Kräften und denkt, sie können sich alles erlauben. So sieht es mittlerweile aus. Gut, die nächste Straße ist ja abgesperrt. Das Ganze nimmt also doch ziemlich interessante Ausmaße an, was hier im Zentrum von Barcelona geschieht, an Solidarität. Hier ein Freund, der Engländer Tom, er ist Jazzmusiker und lebt schon seit Urzeiten in Barcelona. Neben ihm Marta. Zuerst frage ich einmal Marta: Marta, warum protestierst du? Sie sagt: Es ist nicht zu tolerieren, dass die USA interveniert und ein souveränes Land angreift, um einen Regimewechsel zu provozieren und um ganz offen die Bodenschätze dieses Landes kontrollieren zu wollen, also Lateinamerika weiter auszuplündern. Dies ist ein sehr gefährlicher Präzedenzfall, nicht nur was Venezuela angeht, sondern ganz Lateinamerika und natürlich den Rest der Welt. Wir leben in einer Welt, in der die Großmächte immer mehr machen können, was sie wollen, in ihren Einflusszonen, ohne dass irgendjemand da etwas unternehmen kann. Und auch mit der Komplizenschaft unserer eigenen Regierungen, die absolut nichts sagen gegen diesen Angriff. Also muss das Volk eine Antwort geben, denn was die Arbeiter in Venezuela betrifft, betrifft die arbeitenden Menschen auch hier und überall. Pues muchas gracias, Marta. Una Danke, Marta. Eine klare Aussage zu dem, was geschieht. Und wir werden sehen, Tom, nicht wahr? Tom? Ja, völlig einverstanden mit Marta. Es ist beschämend, dieses Vormachtsgehabe, das sich über jegliches internationales Rechtssystem stellt und ein souveränes Land überfällt. Also einverstanden mit allem, was Marta sagt. Invadiendo un país soberano, estoy totalmente de acuerdo. Plaza Urquinaona, sábado noche, 3 de octubre, ya estamos a las 7 menos cuarto y 1.500 personas aquí reunidas protestando. Contrabanda FM, 91.4. Lo que te salga, man. Estamos aquí con una compañera muy estimada del Ateneo Enciclopédico Popular. Olga, ¿qué tal, Olga? ¿Cómo lo ves aquí la protesta contra la invasión yanqui en Venezuela? Muy necesaria. Y poco. Hier habe ich nun eine Freundin vom Ateneo Enciclopédico Popular, Olga, vor dem Mikro. Olga, hallo. Wie siehst du die Proteste hier gegen die US-Invasion in Venezuela? Olga, sehr nötig, die Proteste, aber ein wenig enttäuschend. Wie viel sind wir hier? Hm? 10.000? Offensichtlich täuscht Olga sich hier bei der Zahl der Protestierer. Es sind kaum 1.500. In einem Land von 40 Millionen, sagt Olga. Wie glaubst du, wird das alles enden? Olga sagt, keine Ahnung, ich habe keine Glaskugel, mit der ich in die Zukunft vorausschauen kann. Und ich will diese Radioübertragung auch nicht mit meinen Ängsten anstecken. Danke. Neben mir ein weiterer Demonstrant, er heißt Jordi. Warum demonstrierst du hier? Gegen den Überfall der USA auf Venezuela natürlich. Viele Leute haben ihre Wochenendpläne umgeworfen, um jetzt hier zu sein. Es sind doch viele gekommen. Ich sehe das positiv. Ich? Ja, das ist gut. Wir sind jetzt etwa 1.500. Als ich ankam, waren es 200. Das ist an einem Samstagabend zwischen den Feiertagen nicht schlecht. Mit den Weihnachtslichtern, die noch an sind. Das Fest der Liebe und des Friedens. Olga fragt. Was? Wir sind hier 1.500 nur? Also die gefühlte Zahl, sie sagt Temperatur, liegt für mich bei 10.000. Las luces de Navidad todavía, ¿no? Navidad es la fiesta de amor y paz. Y mira qué hacen. ¿Solo 1.500? Aquí, sí. Aquí mismo. Sí, no son más que 1.500. Ah, pues la temperatura es de 10.000, ¿eh? O sea, hace calorcito. Gracias, Olga. Bueno. Te vuelvo al estudio, desde el directo, desde la Plaza Urquinaona. Muchas gracias. Limosland contra Banda FM. Wieder holen, die Parolen, als wenn es ihre Meinung wäre.